Allmächtiger Gott, am Grabe des Apostels Paulus wollen wir unseren Glauben neu bekennen und es wagen, aus Christi Kraft und Geist zu leben. Entreiße uns aller Halbheit und allem Zweifeln und lass uns im Glauben erfahren, dass Christus der Weg und die Wahrheit unseres Lebens ist, durch Christus unseren Herrn. Und der Heilige Geist.